Der Zug rauscht durch die Nacht auf einem einsamen Gleis. Er bringt mich in eine neue Stadt, von der ich gar nichts weiß und von der ich nichts erwarte, außer liegen lassen Straßen, rote Ampeln, Menschen, die nur stumm ins Leere starren. Und es regnet seit Tagen. Und es regnet seit Tagen. Im ganzen Land. Zucken die Scheibe entlang in der Dunkelheit, huschen Lichter vorbei und ich denke an jemand, der aus meinem Leben einfach so verschwand. In einem Sonnenuntergang, so strahlend hell, als stünde die ganze Welt in Brand. Und es regnet seit Tagen. Und es regnet seit Tagen. Ließ ich in der letzten Stadt, die mich ohnehin nie richtig lieb gewonnen hat. Und dort, wo ich jetzt hinfahre, bleibe ich nicht lang. Vielleicht komme ich mal wieder, nur weiß ich noch nicht wann. Und es regnet seit Tagen. Und es regnet seit Tagen. Before that was by Bobby Blue Bland. That one was by me, myself, and I. The next one is by a French friend of mine, Eric Lemarchal, whom I co-wrote a few songs together with that are on the Les Hommes Sauvages albums. Les Hommes Sauvages is my band from in Berlin, with name dropping Thomas Wittler from the Bad Seeds, famous drummer. Go buy them, they're almost sold out. If you don't sell them, buy them, they're gonna be sold out anyways. So, fast or slow? Slow? Fast? Okay, who is louder? Fast? Something in between, Switzerland. Okay, something in between. Okay, oh yeah. As also, I said French, right? Yeah.